11. Das Uranus-Wassermann-Prinzip. Die Himmelsstürme. Licht? Bahnbrechend, originell, ungewöhnlich. Überraschung. Idealismus. Individualität. In jedem Moment neu wählen. Seelenverwandtschaft. Hinterfragung des Feststehenden. Freiheit. Unabhängigkeit. Selbstbestimmung. Geistesblitz, Einfälle, Zufälle. Paradoxien genießen. Gesunde Verrücktheit, Unterbrechung des Bekannten. Geistreich, innovativ. Fortschrittlich, erweckend, Revolution. Wach, aufbrechend. Witzig, pointiert. Geschlechtertranszendierend. Experimentierlust. Wunsch nach absoluter Freiheit. Schatten. Arrogant, herablassend. Distanz, Abgehobenheit. Zwanghaft, rebellisch. Unfälle. Pathologische Verrücktheit. Exzentrisch. Verwechslung von Rebellion und Unstetigkeit mit echter Freiheit. Sich nicht festlegen können, ambivalent. Mangelnder Realitätssinn. An den eigenen Idealen scheitern. Idealistische Gefühlskälte. Der Kreis, das Sonnensymbol, ist hier mit dem Energiepfeil des Mars-Prinzips verbunden. Der Geistkreis wird aus seinem Zentrum auf den Gegenpol geschleudert. Hier sind die hohen Ideale zu Hause, etwa der Französischen Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und die Himmelsstürme, die sie verwirklichen wollen. Es ist das Lebensprinzip, das gerade erst beim 10. Prinzip aufgestellte Regeln und Gesetze mit Spaß bricht und über die Stränge schlägt, aus der Reihe tanzt und aus der Sicht der Mehrheit verrückt spielt. Hier werden vom Saturn-Prinzip gerade erst mit Akribie aufgestellte Normen mit verrückten Ideen gleich wieder konterkariert und ins Gegenteil verkehrt. Aus der Sicht der anderen Prinzipien tut sich hier die verkehrte Welt der Narren auf, die mit allem bricht, was den anderen wichtig und sogar heilig ist, und ständig ins Gegenteil springt und wie der Hofnarr seine ganze eigene, ganz andere Wahrheit verkündet oder wie der Heyoka bei den Indianern immer in den Gegenpol ausbricht. Veits Buch »Werde verrückt« bietet hier wundervoll verrückte Anregungen. Es ist die IT-Welt, wo eine außergewöhnliche neue Idee die nächste jagt und schon wieder umwirft, übertrumpft, wo Fantasie und Originalität herrschen und Kapriolen schlagen, wo auch verrückte Träume leben dürfen und ihren Anteil zur Erfüllung leisten. Fast alle Traditionen und Gesellschaften haben diesem Lebensprinzip Räume geschaffen, da es zu störend und irritierend wird, wenn es sich ins Normalleben einmischt und es durcheinander wirbelt. Auch die Verrücktheit bräuchte ihren Platz in der bürgerlichen Welt, sonst wird Psychiatrie notwendig, und ein Drittel der Bevölkerung muss einmal im Leben dort zwangsweise einkehren. Diese Situation haben wir jetzt. Da wären Feste und lange Zeiten sehr wichtig, wie sie traditionell im Karneval, Fasching, der 5. Jahreszeit existieren, wo die Gecken und Jecken ihr buntes Treiben treiben. Wie nahe sich Genie und Wahnsinn kommen, wird schon in diesem geflügelten Wort deutlich, und so verwundert es nicht, wenn der IQ unter Psychiatriepatienten deutlich über dem des Durchschnitts liegt. Zur Erfüllung gehört natürlich auch die Offenheit und Bereitschaft, zur eigenen Genialität durchzubrechen und den Himmel der eigenen Möglichkeiten zu stürmen. Ein genialer Kunstlehrer überraschte uns als Schüler mit der Feststellung, wir seien alle Künstler, müssten diese nur herauslocken und befreien. Sein unkonventioneller, ungeordnet, verrückter Unterricht wurde sofort als anstößig von anderen Lehrern und dem Direktor eingestuft. Wir Schüler genossen dagegen unsere Lebenslust bei inszenierter, ungewohnter Freizügigkeit mit lauter gerade erst entdeckter Rockmusik auf der lustig anmachenden Suche nach unserer künstlerischen Genialität. Es war Hippiezeit, Flower Power brach gerade durch. Scott McKenzie sang San Francisco und von einer New Generation with a New Explanation. Da waren wir und fanden es beflügelnd und verrückt, aber auch witzig und befreiend. Eigentlich noch zu jung, gingen wir schon früher an die Uni und studierten die 60er. Wir wollten nichts mehr geben, auf den Muff von 1000 Jahren unter den Talaren. Und althergebrachte Normen, bricht das Ordnungsrecht, wurde zum Lieblingsspruch der plötzlich und eben spontan entstehenden Sponti-Bewegung. Auf- und Ausbruch war angesagt. Der damals noch angesehene Harvard-Professor Timothy Leary verkündete Turn on, tune in, drop out. Professor Richard Alpert, ebenfalls von Harvard, flog nach Indien, fand seinen Guru und kehrte Jahre später als Ram Dass zurück. Ein archetypisches Durchbruchsszenario uranischer Energie brach wie aus dem Nichts hervor. Wer es erlebt hat, schätzt das uranische Gefühl, das so unerwartet und plötzlich aufgetaucht und eher auf- und ausgebrochen unbedingt zum Ganzen gehört und ohne das Fülle nicht zu verwirklichen und Erfüllung nicht zu finden ist. Mit der Sonne im 11. Haus des Uranus war mir dieses Prinzip immer besonders sympathisch. Von dem, was alle machten, war ich dagegen selten fasziniert. Was alle tun, finde ich bis heute oft verkehrt und bin jedenfalls überzeugt, es ginge anders viel besser. Wenn alle im WLAN-Feld hängen, tue ich es nicht und sorge mich um sie. Wo alle Tierprotein essen, mochte ich es trotzdem nie und empfehle Peace Food. Gern habe ich Fights, werde verrückt gelesen und rezensiert und die darin liegenden Chancen empfohlen als eine Einladung in Uranus Reich.